sprich nicht von Hass, nicht auch noch das. Wir waren Freunde, ich dachte, das wär genug. Ich hab gedacht, du wärst klug. Glaub mir, wenn es Liebe wär, deine, meine, würd ich andere Worte sagen. Diese Nacht wär der Anfang, glaub mir, diese Nacht ohne dich, mein Freund, wär einfach nicht zu ertragen. In der Liebe wird der Anfang so leicht. Wir waren Freunde, ich dachte, das wäre viel. Nun stehst du dumm vor mir herum. Komm nie wieder, ab heute komm nie mehr her. Tu mir nicht weh, geh doch, geh. Liebe wär, deine, meine, könnt ich selber nicht ertragen, wie du nun da stehst. Liebe, würde ich einfach zu dir sagen, ja, ich habe Angst, dass du fortgehst. In der Liebe fallen die Worte so leicht. Komm nie wieder, ab heute komm.